Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Er gilt als Stammvater Israels und ist ein wichtiger Prophet des Islam. Judentum, Christentum und Islam beziehen sich auf ihn, auf Abraham. Unser heutiges Hörspiel Abrahams Stunde von Doron Rabinowitsch erzählt die Geschichte des Stammvaters der drei monotheistischen Religionen aus menschlicher Sicht. Denn es war viel, was Gott von Abraham verlangte. Er sollte seine Heimat verlassen und mit seiner Frau Sarah in eine ungewisse Zukunft aufbrechen. In Ägypten musste er zusehen, wie Sarah zur Geliebten des Pharaos auserkoren wurde. Seine Sklavin Hagar, die ihm endlich einen Sohn, nämlich Ismael, geboren hat, soll er dann mit dem Buben in die Wüste schicken. Und schließlich Isaak, seinen lang ersehnten Nachkommen mit seiner Frau Sarah, Abraham soll dann 99 Jahre gewesen sein, soll er Gott zu Ehren opfern. Kein Wunder, so Doron Rabinowitsch, dass all das nicht spurlos an Abraham vorübergeht. Und erst recht nicht an seinen Frauen. Die beiden fühlen sich als Leidtragende der Beziehung Abrahams zu Gott. Kann da vielleicht, so Doron Rabinowitsch, eine Paartherapie zu dritt eine Lösung bringen? Wie wichtig ist das individuelle Seelenheil, wenn sich ein göttlicher Plan offenbart? Abrahams Stunde. Hörspiel von Doron Rabinowitsch. Regie Götz Fritsch. So, Sie glauben also, Gott zu hören? Wie bitte? Er ist halb taub. Nur wenn Gott zu ihm spricht, hat er Ohren wie ein Luchs. Ich fragte, ob Sie wirklich meinen, Gott zu hören. So wie Sie das sagen, klingt das sehr bedenklich. Spricht er zu Ihnen? Ich bin Abraham, der Stammvater. Gott spricht auch zu Ihnen, Herr Doktor. Ich bin es nur, der auf ihn hört. Ich war der Erste, der ihm folgte. Ach, echt? Sie müssen wissen, Herr Doktor, der Meister des Universums, der Schöpfer der Welt, der eine, einzige und alleinige, hat nichts anderes zu tun, als sich den ganzen lieben langen Tag mit Abraham zu unterhalten, meinem Liebhaber. Halt doch den Mund. Sarah. Ja, Sarah entscheidet Kleinigkeiten, etwa was im Haus zu geschehen hat und was ich tun muss. Aber Abraham spricht mit Gott die wirklich großen Weltprobleme. Etwa, ob die Sonne zuerst geschaffen wurde oder der Mond. Das Ei oder das Huhn. Nase oder das Nasenloch. Das bespricht Abraham mit Gott. Zwischen Sarah und Gott braucht es keine Diskussionen. Denn wenn Sarah erst einmal beschlossen hat, ich müsse mit ihrem Mann schlafen, der ist dann schon Gott, um ihr zu widersprechen. Und wenn sie erklärt, es sei besser, wenn ich gefälligst verschwinde, stimmt die himmlische Einfaltigkeit ihr eilfertig zu. Geht es nach Abraham? Ist Gott ihr hörig? Hagar, brechen wir ab. Willst du mir den Mund verbieten, Sarah? Herr Doktor, ich dachte, hier dürfe alles offen angesprochen werden. Eine Paartherapie zu dritt, das klingt wie ein Rechenfehler. Wir sagen dazu Familientherapie. Familie, Hagar und ich, lächerlich. Können wir von einem Patchwork reden? Abraham, was meinst du? So rede doch. Reden? Er? Er redet doch nur mit Gott. Wenn er bei mir liegt, schweigt er nicht. Wie billig du bist. Und wie schnell aus dem Lämmlein eine Hyäne wird. Wenn ich eine Hyäne bin, dann nur, weil du mich dazu gemacht hast. Vertrieben hast du mich. Mein Platz mir gestohlen. Aber nimm dich in Acht. Wenn ich eine Hyäne bin, bist du eine zahnlose Schlange. Ich bin Ismaels Mutter. Ich bin die Mutter von Abrahams Sohn. Ich bin die Mutter seines Erstgeborenen. Die Mutter eines Bastards, das bist du. Was soll ich dir gestohlen haben? Das war niemals dein Platz. Es ist mein Mann, mein Heim, mein Land. Von Anfang an, ohne mich wärst du nichts. Still! Beide. Seid ihr mir Schucke? Ich wollte sehen, ob eine Therapie helfen könnte. Es hat keinen Sinn. Sarah, es war deine Idee. Also doch, sieh. Mir erzählst du, Gott hat es dir befohlen. Es ist die Wahrheit. Und wie wichtig es für dich, für uns ist. Was war denn wichtig für Sie, Abraham? Was versprechen Sie sich denn von unserer Therapie? Ein wenig Verständnis. Respekt. Verständigung und Respekt. Anerkennung. Ja, das will ich. Ruhe. Mehr brauche ich nicht. Ich will ein Ende dieses Terrors. Ich will ein Ende dieses Krieges. Einmal muss Schluss sein. Seit wann spricht Gott zu Ihnen? Von Anfang an. Und weshalb glauben Sie, wählte er gerade Sie aus? Weil ich ein Ketzer war. Gott suchte Sie aus, weil Sie ein Ketzer waren? Mein Vater besaß einen Laden. Er verkaufte Götzen, Figuren, Statuen. Mein Vater, just er, brachte diesen Tinef unter die Leute. Schämten Sie sich für Ihren Vater? Nun ja, er verkaufte Götter, an die er selbst nicht glaubte. Oh, und erst die Ikonen, wohler noch als diese Tonfiguren. Ich machte mich über sie lustig. Kam einer, griff das Ding ab und sagte, ganz neues dir aber nicht. Gab ich ihm zurück. Oh, wie neu soll dein ewiger Gott denn sein? Und wenn die mich fragten, was dieser Ball wert ist, antwortete ich, ob er was wert ist, nun weiß ich nicht. Nur, wie viel er kostet. Ein zorniger junger Mann war er. Mir gefiel das. Aber der Kunde hatte Blut gerochen. Ja, der Kerl schrie los. So redet bei uns keiner von Baal. Er brüllte, hier gilt Baals Macht. Aber ich nur so. Baals Macht? Schau mal, wie mächtig dein Baal ist. Und dann nahm ich einen Stab und schlug ein auf die Götzen. Ich schlug die erste Tonfigur kaputt, dann die zweite. Der Mann schrie, Gottesmörder, Ketzer. Er rannte hinaus und trommelte die ganze Straße zusammen. Doch ich ging seelenruhig von einem Standbild zum nächsten und schlug alle Statuen entzwei. Nein. Einen ließ ich stehen, den größten. Dem steckte ich die Stange in seine Hand. Vater stürmte herein. Was hast du getan, du Idiot? Bist du besoffen? Und du hast dich nicht kleinkriegen lassen. Hast alles abgestritten. Ich machte mich über ihn lustig. Du sagtest, ich war das doch nicht. Ja, dieser Gott hier, er war es, nicht ich. Vater fragte, diese Figur aus getrocknetem Ton soll die anderen Götter zerschlagen haben? Darauf ich, kann es denn nicht? Ist er etwa kein Gott, sondern bloß ein Klumpen trockener Ton? Verstehen Sie, Herr Doktor? Die Einheimischen jedenfalls hatten ihn sehr gut verstanden. Sie waren zusammengelaufen. Der Kunde rief, Tod, dem Ungläubigen. Ja, mein armer Vater flehte mich an, Junge, ich bitte dich, du redest dich um Kopf und Kragen. Sie werden dich umbringen, sie werden dich bei lebendigem Leib verbrennen. Ich kann dir nicht helfen. Und dann der Slogan, der die Runde machte wie ein Lauffeuer. Sie skandierten, Tod dem Ketzer, schlagt ihn tot. Hatten Sie keine Angst, Abraham? Sie wollten ihn ins Feuer werfen. Ein Wunder, dass er überlebte. Sie waren dabei? Ich war dabei. Er riskierte alles. Und ich immer nur mit. Sie mussten fliehen. Was wissen Sie denn schon, Herr Doktor? Was weiß auch dieser ägyptische Göre? Wir beide, Abraham und ich, wir tragen unser Päckchen, unser Päckele. Wir beide, Abraham und ich, sind durchs Feuer gegangen. Wir wurden zusammengeschweißt. Wir wurden von einem Land ins andere gejagt. Unser gelobtes Land wird die Heimat unserer Nachkommen erst sein. Glauben Sie mir, wer zu zweit durchs Leben rennt, um die bloße Haut zu retten, muss nicht mehr mit dem nackten Hintern wackeln, um den anderen zu spüren. Wir haben keine Spiele nötig, um uns nacheinander zu sehnen. Und wenn über uns geschrieben steht, Abraham erkannte Sarah, dann ist das keine Floskel, um derbere Worte zu vermeiden. Es geht nicht darum, irgendetwas zu verschleiern. Was weiß da eine wie Hagar davon, wie es zwischen Abraham und mir ist? Es ist sicher nicht leicht für Sie, darüber zu reden. Nicht leicht für mich. Verzeihen Sie, Herr Doktor, aber Sie klingen so professionell. Wäre es denn besser, wenn ich nicht so professionell wäre? Ja, Sie haben recht. Der Freier darf sich nicht beklagen, wenn die Hure zu routiniert ist. Weil es nicht leicht ist, davon zu reden. Deshalb sind Sie hier. Sie sind hergekommen, um zu sehen, ob Ihnen eine Therapie helfen könnte. Niemand versprach Ihnen ein Picknick. Gingen Sie nicht auch mit Abraham, obwohl es nicht leicht war? Nein. Ich ging mit ihm, weil sein Weg der meine war. Wir waren gemeinsam aufgebrochen. Nie hätte ich ihn im Stich gelassen. Nein. Du jagst nur andere fort. Mich und sein Kind in die Wüste. Du spielst jetzt das Opfer. Dabei bist du schon längst der Täter. Ja, jetzt zeigst du, worum es dir wirklich geht. Nichts als das alte Ressentiment. Willst du etwa das, was uns angetan wurde, mit dem vergleichen, was dir geschah? Sarah, schmerzt sie, was Hagar sagt? Wir wären froh gewesen, hätten wir nichts verloren als unser Heim. Wir waren überall vogelfrei. Sie lauerten uns auf, sie setzten uns nach. Abraham sagte, die Welt sei nicht unter verschiedenen Gottheiten aufgeteilt. Abraham sagte, jeder Mensch, wo immer er lebe, sei ein Geschöpf eines Ganzen. Allein diese Ideen machten uns verdächtig. Als Abraham dann noch die Götzen zerschlagen hatte, ließ der König ihn gefangen nehmen. Er war zum Tod verurteilt. Hagar, glauben Sie Sarah Ihren Leidensweg nicht? Das behaupte ich doch gar nicht. Genau das waren deine Worte. Es hat wirklich keinen Sinn, hier weiterzumachen. Warum alles zur Sprache bringen, wenn Sie mir jedes Wort im Munde verdrehen? Genau das waren deine Worte. Herr Doktor, wer bin ich denn, dass ich bezweifle, die beiden seien überall verhasst? Ich kenne sie seit Jahren. Ich wundere mich allenfalls, warum sie immer so unbeliebt sind. Sie meint, wir waren selber schuld. Es ist uns also recht geschehen. Ich frage mich einfach, warum Menschen, die Unrecht erfuhren, kein Mitgefühl zeigen. Soll heißen, wer einmal Opfer war, soll es doch gefälligst immer bleiben. Gleichsam aus Gewohnheit. Ich weiß nicht, die dich vertrieb. Was nicht ist, das kann noch werden. Willst du abstreiten, wie du um Abraham herumgetanzt bist, um gegen mich Stimmung zu machen? Hä? Alles drehst du um? War ich es, die Abraham in mein Bett trieb? War ich es, die dich in die Wüste jagte? Ich leugnete nie, was dir angetan wurde. Wie wär's denn, wenn wir das einmal so im Raum stehen lassen? Hagar sagte, sie leugne nicht, was ihnen Sarah widerfuhr. Kann ja auch alles nachgelesen werden. Es steht geschrieben. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten. Dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. 1. Mose 12, Vers 10. Herr Doktor, Sie lesen ja aus der Tora. Nun, auswendig wie Sie kann ich sie nicht, aber die Bibel ist hier, weil sich einige meiner Klienten darauf beziehen. Immerhin, Sie haben die Tora griffbereit. Hier. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner ja, Frau. Ja. Ich sagte ihr, schau, wie die Männer dich ansehen. Du sagtest die ganze Zeit, Sarai, schau bloß nicht hin. Sarai, schau bloß, wie sie dich anschauen. Sarai, schau bloß nicht hin. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Ich sagte dir, sieh mal, ich weiß, du bist eine Schönheit. Da brauchtest du die Blicke der anderen, um das zu erkennen. Das klingt, als wäre ich ein eifersüchtiger Idiot. Du musst schon erzählen, worum es ging. Die Männer, Herr Doktor, stießen sich an, wenn Sarah vorbeiging. Sie lachten schmutzig, sie pfiffen hinter ihr her, sie tuschelten untereinander. Waren Sie eifersüchtig, Abraham? Angst hatte ich, und zwar um unser Leben. Aber Sarah begriff nicht, wovon ich sprach. Sie sagte nur, mach doch kein Aufsehen, ich bin deine Frau. Das werden sie respektieren. Schließlich ist das Ägypten eine Kulturnation. Aber für die waren wir Nomaden, Staub aus der Wüste, Schafe, Ficker, Barbaren. Für die waren wir Fremde. Ach, was Fremde. Geil waren sie auf dich. Freiwillig warst du und ich war ihnen im Weg. Das wolltest du nicht sehen. Weil du mich verleugnen wolltest. Herr Doktor, ich sollte sagen, ich sei seine Schwester. Wirklich? Abraham, Sie glaubten tatsächlich, Sarah wäre sicherer als Ihre Schwester? Es ging ihm eher um seine Sicherheit. War sie so nicht noch ungeschützter? Ich konnte Sarah nicht beschützen. Sie hätten uns doch beide getötet. Wie war das für Sie, Sarah? Ich konnte nicht glauben, was er sagte. Er gab mich preis. Wenn irgendjemand mir vorher gesagt hätte, Abraham würde, um seine Haut zu retten, meine zu Markte tragen. Denkst du, mir fiel es leicht? Meinst du, ich litt nicht darunter? Und hatte ich nicht recht? Kaum hatte ich ausgesprochen, Herr Doktor, kam ein Ägypter auf uns zu. Er fragte mich nach meinem Namen. Ich sagte ihm nur, Sarah gehört zu mir. Kurz und gut, der Ägypter wollte bereits nach den anderen rufen, um Abraham anzugreifen, ihn zu erledigen. Barfüßiger nannte er mich. Da sagte ich es ihm. Sarai, ich heiße Sarai, Abraham ist mein Bruder. Er sorgt sich um mich. Er meinte, Sarah könne mitkommen an den Hof. Er arbeite für den Pharao. Sarah würde dem Herrscher gewiss gut gefallen. Ich gehe nicht ohne meinen Bruder. Nicht ohne Abraham. Nun, wenn Sarah nicht für mich gelogen hätte, wäre ich nun tot. Sie wurde die Frau des Pharaos und ich war der Schwager des Herrschers von Ägypten. Wie war das für Sie, voneinander getrennt zu sein? Ich wollte sterben. Unsere Blicke verrieten uns. Die Art, wie wir einander anlächelten. Kurz und gut, der Pharao erfuhr, dass er meine Frau geheiratet hatte. Er war wütend, aber er ließ uns nicht hinrichten. Jedenfalls... Er ließ uns verschwinden. Wir durften um unser Leben rennen. Alles hätte nun gut werden können. Wir wünschten uns eine Familie, aber wir blieben kinderlos. Das perfekte Paar. Welche andere Liebe hätte das Intermezzo mit einem Pharao ausgehalten? Dieses adlige Zwischenglied in Sarahs Schoß. Jahrelang hatten sie sich nicht um Nachwuchs gekümmert. Nun waren sie vereint, um sich zu vereinen. Aber es klappte nicht so, wie wir es von einem erwarten würden, der täglich alles, was geschieht, mit Gott abspricht. Ich meine, diese Unfruchtbarkeit ließ einen nicht nur an der Potenz Gottes zweifeln, nein, auch an derjenigen von Abraham persönlich. Der Stammvater eines neuen Glaubens, wurde gemunkelt, sei weder ein Vater, noch verfüge er über jenen Stamm, aus dem ein Nachfolger entsprießen könne. Wenn Sie wissen, wovon ich spreche, Herr Doktor? Sie sind durchaus deutlich. Wir waren nicht mehr jung, als wir Ägypten endlich verließen. Ich wusste, was die anderen von mir dachten. Sie lachten mich hinterrücks aus. Als hätte sich das Gespött gegen dich gerichtet. Ich war es doch, die zuallererst beschuldigt wurde. Es hätte dir egal sein können. Ich sagte dir immer, du bleibst meine Frau. Diese Großmut, als hätte ich je ihm erklären müssen, ihn nicht im Stich zu lassen, als er ein Nichts, weniger als er nichts war. Wusste nicht mehr, wie er mich verkauft hatte und verraten. Sarah, wovon redest du? Verraten und verkauft. Oder wer glaubst du, zahlte die Zeche, als du dich am Hof des Pharaos einquartiert hattest? War doch kein schlechtes Leben für dich. Habe ich dir je gesagt, du müsstest dir keine Sorgen machen, denn ich bliebe bei dir, selbst wenn ich fürchten musste, mit dir umgebracht zu werden, sobald sie unsere Lüge durchschauten. Habe ich dir je garantieren müssen, dich nie zu verlassen? Nein. Allein die Möglichkeit wäre dir doch nie in den Sinn gekommen. Und wie leicht hätte ich dich loswerden können. Kleiner Wink meiner Hand und der Pharao hätte dich fortgefegt, du Stammvater Israels, du Prophet Gottes. All die Jahre kümmerte ich mich um dich. Ich wusch die Kleidung, ich putzte das Heim, ich kochte das Essen. Du wusstest nicht einmal eine Suppe aufzuwärmen. Ohne mich wäre verhungert, Herr Doktor, schwöre es. Er war mit Gott zu sehr beschäftigt, um an solche Kleinigkeiten wie Nahrung zu denken. Im Grunde war er nicht mit mir verheiratet, sondern mit ihm, mit unser aller Vater im Himmel. Wozu braucht er mich, wenn ich keine Kinder bekommen konnte? Jedes Mal, wenn er mir versicherte, er werde mich nie verlassen, war es wie eine neuerliche Verhöhnung. Es war Liebe, Sarah. Ich konnte nicht schwanger werden. Er hätte sich genauso gut eine Haushälterin und eine Hure zulegen können. Zumindest haben die ein Anrecht auf Bezahlung. Zugegeben, ich hatte im Gegensatz zu einer Hure nur einen einzigen Stammkunden, den Stammvater. Aber was? Wenn ich diesem Stammvater keinen Sohn und keinen Stamm schenke. Was wäre dann passiert, Sarah? Abserviert hätte er mich. Ach, das Blödsinn. Sie war es. Sie sagte, du musst mit meinen Bediensteten schlafen. Hagar sagte, sie gehöre schon längst zu unserer Familie. Sie sei wie eine Tochter. Für sie. Sie wolle Hagars Sohn als den ihren. Es war eine Lüge. Sie sprach voller Liebe von dir. Es war eine Lüge. Waren Sie kein Teil der Familie, Hagar? Ich wäre es gerne gewesen. Das stimmt. Und wie? Sarah, mochten Sie Hagar? Damals schon. Ich ahnte ja noch nicht, wie eingebildet sie noch werden sollte. Du wolltest mich zu seiner Matratze machen. Glauben Sie, Herr Doktor, ich hätte mich danach gesehen, mit ihm ins Bett zu gehen. Der war doch viel älter. Tu doch nicht so. Sie hätten damals dabei sein sollen, Herr Doktor. Die kleinen Scherze zwischen den beiden. Die Blicke, die sie tauschten. Sarah, wovon redest du? Glaubst du, ich sah nicht, wie du sie anschautest? Meinst du, ich merkte nicht, wie sie dir gefiel? Warum, Sarah, hast du nie mit mir gesprochen? Was hat das geändert? Alles. Wir wären Freundinnen geblieben. Verbündete gegen seine Launen. Wollt ihr euch jetzt gegen mich verschwören? Glaubst du, ich sah nicht, wie du ihr hinterher schautest? Du sagtest, ich soll mit ihr ins Bett. Du warst es, die mich aufgeilte. Du warst die Kupplerin. Jetzt soll ich der Spechtler gewesen sein. Willst du leugnen, wie gut sie dir gefiel? Wovon redest du? Du willst leugnen, wie gut ich dir gefiel? Nein, Agam. Das meine ich nicht. Na, hast du aber gerade getan. Sarah, gefiel Ihnen Hagar? Sie erinnerte mich daran, wie ich einst war. Hagar war wunderschön, stark und klug. Sie war jung. Sie lebte mit uns. Sie gehörte zur Familie. Mehr noch als mancher Verwandter. Hagar war so begeistert von uns, von Abrahams Ideen. Hagar, wie geht es Ihnen mit dem, was Sarah sagt? Herr Doktor, ich war jung. Einsam. Hatte niemanden und wusste nicht, wohin. Die beiden, die kannten ihr Ziel. Sie suchten nach einem gelobten Land. Mochten andere Gurus von Gelassenheit schwärmen. Abraham hielt uns auf Trab. Wir waren eine Sekte auf Tour. Und welch ein Spektakel, wenn Abraham im Vorüberziehen Altäre einsegnete. Die zwei führten eine Herde aus Mensch und Vieh an. Abraham als Leithammel und alle blökten ihm nach. Er quatschte vom Allmächtigen. Um uns nichts als Wüste, nichts als Sand. Nächtens das Firmament voller Sterne und wie ein Nichtlein im weiten All, während Abraham uns von seinem Unaussprechlichen schwatzte. Ja, du warst Feuer und Flamme. Stimmt, sie lag ihm zu Füßen. Er war nicht irgendwer. Er war mächtig geworden. Er hatte den König von Elam besiegt. Er trieb Handel mit dem König von Salem. Er war der, dem der Allmächtige Großes versprach. Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit, und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. So steht es geschrieben. Ich war von Abraham begeistert. Alles hätte sie für uns gemacht. Sie wollte ihm nahe sein. Sie bewunderte ihn. Wenn Abraham da war, kümmerte sie sich um ihn. Ja, Sie werden kein Wort davon finden in den Büchern. Aber hier soll ich ja alles erzählen, nicht wahr? Alles, was Ihnen in den Sinn kommt, Abraham. Eines Nachts zerriss mir mein Mantel. Ich war mit den Männern draußen, als ein Muttertier in den Wehen lag. Ich fror in der Finsternis. Der Überhang war zerschlissen, ich streifte ihn ab und warf ihn ins Zelt. Ich zitterte vor Kälte, es war Winter. Und ich war sicher, ich würde mich bis zum Morgen verkühlt haben. Da, ich war über das Schaf gebeugt, zog eine weiche Hand mir mein Mantel über. Und als ich überrascht auffuhr, lächelte mich Hagar an. Sie war aufgestanden, um die Kleidung zu nehmen. Er hatte sonst gefroren? Einmal suchten wir nach einem Zicklein. Gebirgige Gegend, das Biest war in eine Spalte gefallen und stand auf einem Vorsprung. Ich wollte es herausheben, rutschte ab und landete selbst noch weiter unten. Über mir nur glatter Fels, ich schrie um Hilfe. Und da war es Hagar, die mich hörte. Ehe ich ihr sagen konnte, sie soll die anderen holen, glitt sie herab. Ich rief, du musst an mir emporsteigen. Ja, sie half mir hoch. Das Zicklein, das holten wir dann auch. Was sagen Sie dazu, Sarah? Was soll ich sagen? Es war das erste Mal, dass er sie bestieg. Was fällt dir ein? Wir sollen doch sagen, was uns einfällt. Nicht wahr, Herr Doktor? Was fühlten Sie damals, Sarah? Ja, ich war dankbar, sicher. An diesem Tag kam mir die Idee, Agar könnte die Mutter unseres Kindes werden. Wenn ich das gewusst hätte, ehe ich ihm aus dem Loch half, dann... Sie tut jetzt so, Ete Petete, aber sie musste zu nichts gezwungen werden. Was wusste ich denn schon? Alle sagten, es gebe nichts Besseres, als Abrahams Geliebte zu sein. Du warst geil nach ihm. Du Schwein. Hagar, schmerzen Sie Sarahs Worte so sehr? Was fragen Sie noch? Ich war Sarahs Gebärmutter. Für Abraham war ich Frischfleisch und für Sie, Herr Doktor, bin ich ein sehr interessanter Fall. Alle hier wissen es. Alle hier im Raum. Ich wurde missbraucht. Es war das Ausnützen ihrer Macht. Ich war dazu bestimmt, die Hure und die Leihmutter zugleich zu werden. Tenner. Haushälterin war ich ja schon. Ich musste nicht einmal dafür bezahlt werden. Ich war gratis zu haben. So war das doch nicht, Hagar. Beliebten uns. Also ich muss zugeben, dass ich ein wenig verwirrt bin, wenn ich Ihnen allen so zuhöre. Sie, Abraham, meinten, es sei Sarahs Idee gewesen, mit Hagar ein Kind zu zeugen. Dann sagten Sie, Gott habe es befohlen. Jetzt sprechen Sie von Liebe. Was war es denn nun für Sie? Er redet sich immer auf andere heraus. Sie wiederum, Hagar, schildern, wie übel Ihnen mitgespielt wurde, aber fordern immer noch die Liebe Abrahams ein. Dachten Sie denn nie daran, wegzugehen? Ich ging ja fort. Ja, ja, Sie gingen fort, aber nicht meinetwegen. Sind Sie sicher? Vor mir lief sie weg. Warum sind Sie sich da so sicher, Sarah? Ja, ich war es, die Hagar vertrieb. Ja, erst wollte sie das Kind von Hagar, dann, nachdem wir schon miteinander geschlafen hatten, verbat sie ihr, im Haus bei uns zu schlafen, zwang sie nachts in der Kälte zu sein, verwies sie aus der Küche, überließ ihr kein Essen mehr. Sie sagte, Hagar habe keine Achtung vor ihr, seit sie mit mir ins Bett gegangen war. Weswegen dachten Sie das, Sarah? Ich merkte doch genau, was geschehen war. Sie gehorchte nicht mehr. Ja, war sie nicht einfach in anderen Umständen? Benahm sie sich nicht einfach wie eine Schwangere? Ach, hören Sie doch auf. Sie benahm sich wie eine, die mit Abraham fickt, wenn Sie es genau wissen wollen. Du hattest mir doch befohlen, eben genau das zu tun. Ich ahnte ja nicht, was für eine billige Hure du sein würdest. Ja, hatten Sie ihr nicht befohlen, mit ihm zu schlafen? Ja, ich war die Puffmutter. Ja, ich hatte die beiden zusammengeführt, um zu verhindern, was ich kommen sah. Wie er ihr nachschaute, wie sie zu ihm aufsah. Ich war kinderlos. Und hier war sie, Abrahams Zukunft, unser Mädchen für alles. Ich musste handeln. Aber kaum war sie schwanger, wusste ich, was für einen Fehler ich begangen hatte. Sie ließ ihre Wut an mir aus. Ich musste fort. Ich wäre sonst umgekommen. Aber Sie kehrten doch bald wieder zurück, Hagar. Gott war es, der zu ihr sprach. Er war es, der ihr auftrug, zu uns heimzukommen. Der Engel des Herrn suchte sie auf. Er sagte, Hagar, Sarahs Magd, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. So steht es geschrieben. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und er nannte den Sohn Ismael. Ach, Sie, Hagar, Sie glauben auch, Gott gehört zu haben? Er war es, der sie zurückbefahl. Wunderten Sie sich nicht, als Gott sagte, Sie müssten zu jenen zurück, die Sie quälten? Schwanger war ich. Ich wusste nicht, wohin. Außerdem, ich war die Mutter des Erstgeborenen und des einzigen Sohnes Abrahams. Ja, das war sie. Nun war ich endgültig ausgestochen. Sie war jünger. Sie war die Mutter. Es war nur eine Frage der Zeit. Es war nur eine Frage der Zeit. Als Abraham erklärte, Gott habe ihm aufgetragen, jeder männliche seiner Angehörigen habe beschnitten zu werden, entfernte er auch die Vorhaut unseres Sohnes Ismael. Waren Sie damit einverstanden, Hagar? Ismael war ein von Gott Ausgezeichneter. Er war ein Teil der Schrift geworden. Er gehörte jetzt zu Abraham. Ich hatte gewonnen. Ehe sie gegangen war, war sie nur meine Leihmutter. Nachdem ich sie verscheucht hatte, kam sie als wahre Mutter wieder. Ihre Heimkunft wurde zu ihrem Triumph. Fürchteten Sie, Hagar würde nun die Stammmutter sein? Herr Doktor, was sagen Sie denn? Alles geschah doch Sarah zuliebe. Sie reden in Frauen ein, was gar nicht der Fall war. Aber Ismael war nun Ihr Sohn, Ihr Nachfolger. Weshalb ließen Sie ihn denn beschneiden? Was wissen Sie eigentlich? Sind Sie beschnitten, Herr Doktor? Glauben Sie denn, ich wäre ein besserer Therapeut, wenn ich beschnitten wäre? Ja. Wir sind hierher gekommen, um zu schauen, ob uns eine Therapie helfen könnte. Sollte ich da nicht hoffen, einen Therapeuten zu finden, der weiß, wovon ich rede? Und meine Beschneidung würde diese Ihre Hoffnung besiegeln? Ach nein. Sie ahnen doch nicht, was mich mit Sarah weiterhin verband. Die Frage ist nicht, was dich mit Sarah verbindet, sondern warum du dich schließlich doch von deinem Sohn und mir getrennt hast. Gott befahl es mir. Gott befahl mir, Hagar fortzuschicken. Immer soll es Gott gewesen sein. Es ist doch nur eine faule Ausrede. Loswerden wolltest du mich. Ich, die Fremde. Die Ägypterin stand dir im Weg. Gib es doch zu, weil ich nicht Jüdin war. Weil mein Sohn, weil dein Sohn kein Jude sein würde. Gott befahl es mir. Abraham, wie wäre es, wenn Sie mit mir jetzt reden, als sprechen Sie zu Gott? Sie wollen Gottes Part ausführen. Hier ist die Bibel. Da. Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Herr, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Ich bitte dich, Herr, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr. Ja, Herr Doktor, genau so war es. Fragten Sie sich denn nie, was das für ein Gott ist, der verlangt, das eigene Kind Ismael, den Erstgeborenen, wegzuschicken? Nein, immerhin, Sarah kannte ich seit meiner Kindheit. Wir hatten alles gemeinsam erlebt. Wir stammten aus demselben Dorf. Wir waren eine Sippe. Wir waren wie Bruder und Schwester. Ja, im Grunde hatten wir den Pharao gar nicht belogen. Wir gehörten zusammen. Aber Sie hatten mit Hagar ein Kind gezeugt. Sie hätten hören sollen, wie viel von der Zugehörigkeit Abrahams zu Sarah übrig blieb, wenn er bei mir lag. Mir musste seine Liebe eben nicht durch Geschrei beweisen. Gezwungen habe ich ihn nicht dazu. Ich war jedenfalls nie seine Schwester. Ist es vielleicht die Fremde, Abraham, die Ägypterin, die Untergebene aus dem Süden, die Sie so reizte? Sie fragen mich, ob ich ein Rassist bin. Schauen Sie sich Hagar doch an. Wäre sie eine Jüdin, glauben Sie etwa, ich fände sie dann hässlich? Ich frage nur, ob Ihr Gott Ihnen auch befohlen hätte, eine Jüdin zu verstoßen. Selbstverständlich nicht. Es war erstaunlich. Die zwei Alten fanden wieder zusammen. Ja, Ich sehnte mich nach Sarah. Jede Umarmung, eine Erinnerung. Ein Festhalten. Jeder Kuss, eine Rückkehr. Sex zwischen Tod und Verwesung. Eher zwischen Tod und Auferstehung. Was die einander angetan haben, sollte polizeilich verfolgt werden. Das war zweifache Leichenschändung. Keine Ahnung, wie das vor sich ging. Sie war alt und er war uralt. Ja, ich war selbst erstaunt über mich. Aber das wichtigste Geschlechtsorgan liegt eben nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren. Du redest wohl von einer Zunge, oder? Die Zunge allein kann's nicht gewesen sein. Immerhin wurde ich schwanger und Itzra kam zur Welt. Ja, es war das Glück unseres Lebens. Es sollte ein Tag der Freude sein. Wir feierten ein Fest. Als Itzrak vom Stillen entwöhnt worden war, es gab Essen und Getränke, Musik und Tanz. Wir waren eine einige Familie. Itzrak wurde von allen geherzt und gelobt. Da fiel mir das Gespött und Getuschel zwischen Hagar und Ismael auf. Kurz später begann der Kerl mit seinem kleinen Bruder ein böses Spiel. Itzrak sollte ihm auf den Arm schlagen, dann sollte der Große dran sein. Auf den ersten Blick ein harmloser Zeitvertreib. Ein kleiner Schabernack zwischen Geschwistern. Ja, es war nicht das erste Mal. Der Ältere trumpfte immer auf, tat meinem Kind weh und nicht nur das. Er brachte ihn in Gefahr, nahm ihn zu den Becken mit. Blödsinn. Ein Teenager, der ein wenig unvorsichtig war. Das dachte ich anfangs auch, aber das Flüstern zwischen euch beiden machte mir klar, was wirklich vor sich ging und was letztlich geschehen könnte, wenn nichts passieren sollte. Loswerden wolltest du mich. Lüg doch nicht. Du warst es, die längst geplant hatte, was geschehen würde, wenn ich nicht mehr da bin. Ich war alt. Allerdings. Ja, allerdings. Ich wusste, nach meinem Tod würde Itzrak allein bleiben. Er wäre verloren gewesen. Ismael hätte ihn verdrängt, beiseite geschafft, umgebracht. Im Grunde will er bis heute nichts anderes. Du warst es, die uns umbringen wollte. Du wolltest mich verdrängen, in die Wüste treiben, ins Nichts jagen. Beide seid ihr verrückt. Sarah, ich hätte doch niemals zugelassen, dass Ismael Itzhak irgendetwas antut. Aber uns jagtest du fort. Ismael, konntest du das sehr wohl antun. Ich wollte es nicht. Ich bat Gott, euch bei mir zu behalten. Sie taten es also nur, weil Gott es von ihnen verlangte? Deshalb ließen sie ihren Sohn, ließen sie seine Mutter, die sie liebten, im Stich? Herr Doktor, es war Gott, der zu mir sprach. Der Herr im Himmel, unser aller Vater. Er hatte Ismael und Itzhak mir geschenkt. Er hatte mir das Leben gegeben. Was verdanke ich ihm nicht? Wie hätte ich ihm nicht gehorchen sollen? Zweifelten Sie nie an Gott? Fragten Sie sich nie, wie er von Ihnen verlangen konnte, den eigenen Sohn hinauszujagen? Das war ja nur ein Bastard für ihn. Sie selbst fragten, ob er auch eine Jüdin verstoßen hätte. Was weißt denn du? Nie hätte er Itzhak fortgetrieben. Was redest du denn? Er war bereit, meinen Sohn, den einzig ihm verbliebenen, für Gott zu opfern. Wovon redest du? Meinen Sie die Geschichte von der Opferung Isaaks? Was glauben Sie, wie es mir ging, als ich eines Tages aufstehe, einen Espresso aufsetzen will und ich schaue in das Zimmer meines Kindes, weil es doch in die Schule musste? In die Schule? Wie an jedem Tag, Herr Doktor. Von beiden keine Spur, die Garagentür offen, das Auto fort. Das Auto? Na, wenn ich es Ihnen doch sage, Herr Doktor. Sie meint den Geländewagen. Moment. Wovon reden wir? Sie sprechen von Ihrem Sohn, der in die Schule geht. Volksschule, in die vierte Klasse. Er ist 10, kaum ein Teenager. Aber schon in der Pubertät. Sie nahmen den Geländewagen? Nun, wir fuhren über Geröll. Wovon reden Sie? Ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Aber Sie kennen doch die Tora, Herr Doktor. Sie wissen, wozu der Herr mich aufforderte. Sie reden von der Opferung Isaaks. Er fuhr los, um ihn zu schlachten. Sie sprechen davon, als redeten wir von der Gegenwart. Warum meinen Sie, sind wir hier? Glauben Sie, wir sprechen vom Trojanischen Krieg? Mit dem Geländewagen? Sie reden, als würden Sie anzweifeln, was wir Ihnen erzählen. Wieso denn plötzlich? In der Bibel steht nichts von einem Geländewagen. Nun, kommt es denn darauf an? Sie tun so, als ändere es irgendetwas, ob der Bub zu Fuß in seinen Tod gehen musste oder hingefahren wurde. Wir fuhren 3 Tage. Am 3. Morgen weckte ich den Jungen früh und sagte ihm, wir müssten los, um ein Tier zu schlachten. Da fragte der Kleine, wo denn das Schaf zum Brandopfer sei. Ich wusste erst nicht, was antworten. Dann sagte ich, mach dir mal keinen Kopf. Gott wird uns schon ein Tier zuweisen. Und in gewisser Weise war das ja nicht einmal gelogen. Nur verschwieg ich ihm, dass er es war, den Gott mir auserwählt hatte. Auserwählt? Ja. Die Stimme hatte Ihnen angeordnet, den eigenen Sohn zu töten? Es war schrecklich. Er ist mein Sohn. Aber getan, weißt du es doch. Sie haben es getan, Abraham? Wir bauten den Altar auf. Der Kleine half mir. Dann packte ich ihn. Er schaute mich an mit seinen großen Augen, aber sagte kein Wort. Er sah mich nur an. Er weinte nicht. Er blickte zu mir auf, während ich ihn aufs Holz legte und den Strick nahm. Sie banden ihn fest. Ich schnürte ihn zu. Ich fesselte mein Kind, als wäre es ein Schaf. Er zitterte ein wenig. Wehrte er sich denn gar nicht? Nein, nur seine Augen. Ich legte die linke drauf, ich schloss sie ihm. Und mit der rechten fasste ich nach dem Messer an meinem Gurt und hob es hoch. Ich wollte ihn abstechen. Sie wollten es tun. Sie wollten? Ich wollte es doch nicht. Und dann? In diesem Moment hörte ich den Engel des Herrn und er sagte, ich soll aufhören. Es sei nur eine Prüfung gewesen, nichts weiter. Mit seinem Befehl wollte Gott mich gegen jede Sohnesopferung impfen. Das ist unser neuer Glaube. Mein Gott will kein Menschenopfer mehr. Du hättest ihn umgebracht. Es ist Ihrem Sohn Yitzhak nichts geschehen? Gott sei Dank. Nein. Ja, Gott sei Dank. Aber ein Teil von mir starb an diesem Tag. Fürchten Sie, die Stimme könnte irgendwann wieder befehlen, eine solche Prüfung zu bestehen? Was, wenn er verlangt, Unschuldige zu morden, in Hochhäuser zu fliegen, Städte zu vergiften? Gott wird kein Menschenopfer mehr verlangen. Das ist sein Versprechen. Du hättest unseren Sohn abgestochen. Sarah. Er sagt, ein Teil von ihm sei damals gestorben. Er weiß nicht, wie Richter damit hat. Es war jener Teil von ihm, den ich liebte. Der Stammvater Abraham brachte den Vater Yitzhaks um. Jetzt steht er da halb verwest. Wie lebendig ist er, wenn er von Gott spricht? Wie tot, sobald er neben mir liegt. Du bist es, die kalt geworden ist. Soll ich mich an einem Leichnam vergehen? No. Wir waren beide schon halb tot, als du endlich schwanger wurdest. Gott, verdanken wir doch das Kind. Na und? Yitzhak ist kein Pfand, das einfach zurückgeholt werden kann. Hättest du mich nicht vertrieben, Sarah, würde ich jetzt darüber klagen, dass Gott die Opferung Ismaels befahl. Ich kann doch wirklich froh sein, von dir fortgejagt worden zu sein. Vor kurzem glaubte ich noch, mein Sohn und ich würden im Nichts enden. Allein. Verloren. Doch Ismael wird ein mächtiger Krieger werden. Der Anführer eines großen Volkes. Es ist wahr. Die Stimme Gottes spricht aus ihr. Verzeihen Sie, Abraham. Was macht Sie so sicher, Gottes Stimme zu hören? Wie oft denn noch? Er spricht zu mir. Ich bin Abraham. Ich möchte nur verstehen, woher Sie wissen, dass es Gott ist. Nun, wer sollte es sonst sein? Der Teufel befahl dir, Yitzhak zu opfern, der Teufel. Ach, Blödsinn. Willst du sagen, der Teufel habe uns auch Yitzhak geschenkt? Was redest du da für einen Quatsch? Hören Sie Abraham nur eine Stimme oder sind es mehrere? Es sind nur Gottes Botschaften, die ich höre, nicht irgendwelche Gespenster. Wie klingt er? Unbezwingbar. Könnten Sie sich ihm nicht widersetzen? Ich will es nicht. Ich frage nur, um mich besser einfühlen zu können, Abraham. Nehmen Sie andere Eindrücke wahr. Sehen Sie manches, das mir unsichtbar erscheint. So Sie kein Problem mit den Augen haben? Nein. Mir erscheinen nur seine Engel. Das schon. Die mir nicht erscheinen würden. Nur, was weiß ich. Vielleicht gehen sie einfach achtlos an ihnen vorbei. Sie hören Gott also. Sie sehen, riechen oder fühlen, aber nichts Ungewöhnliches. Mir reicht es, sie glauben mir nicht. Ich gehe jetzt. Warum ist es ihnen wichtig, ob ich glaube, es sei die Stimme Gottes, die sie hören? Wenn es nicht die Stimme Gottes ist, sind wir nicht Abraham, Sarah und Hagar. Dann müssen wir verrückt sein, alle drei. Ich sagte gar nicht, es sei nicht die Stimme Gottes. Halten wir das fest. Ich fragte, warum es Ihnen wichtig ist, ob ich es glaube, es sei Gottes Stimme. Weshalb meinen Sie, wenn ich nicht glaube, die Stimme, die Sie hören, sei jene Gottes, müssten Sie verrückt sein? Warum es wichtig ist, dass es Gottes Stimme ist? Nein, nein, nein. Warum Ihnen wichtig ist, ob ich glaube, die Stimme, die Sie hören, sei die göttliche. Er redet ja schließlich zu Ihnen, mir sagt er ja nichts. Verstehst du? Gott sagt ihm nichts. Religion sagt ihm wohl überhaupt nicht viel. Von mir rede ich nicht, Hagar. Bitte. Abraham, spricht Gott zu ganz bestimmten Zeiten mit Ihnen? Warum es mir wichtig ist, dass Sie glauben, es sei Gottes Stimme, die ich höre? Nun, weil ich Abraham bin, der Stammvater, derjenige, der eben Gott hört, der Erste, der ihm folgt. Wenn ich nicht Gottes Stimme höre, dann bin ich nicht Abraham, dann sind wir nicht die, die wir glauben zu sein. Dann sind wir einfach nur Verrückte, die auch behaupten könnten, Napoleon zu sein. Du musst zugeben, es ist durchaus möglich, Abraham und verrückt zugleich zu sein. Die Frage ist eher, ob es möglich ist, Abraham und zugleich normal zu sein. Macht jetzt keine Witze. Versteht ihr denn nicht? Er ist es, der sich innerlich über uns lustig macht. Er stellt alles in Frage. Ist denn das so schlimm? Weshalb überhaupt zu einem Therapeuten gehen, wenn du alles mit Gott selbst bereden kannst? Abraham hat recht. Der Herr Doktor hätte kein grundlegendes Problem damit, wenn wir unter Wahnvorstellungen litten. Es ist sein Beruf. Nur dass wir die sind, die wir nun einmal sind, Das darf letztlich nicht sein. Warum sagen Sie, Hagar, das dürfe für mich nicht sein? Weil Sie nicht darauf eingehen, Herr Doktor. Wir merken es. Sie glauben uns nicht. Sie glauben an uns nicht. Und Sie glauben nicht an Gott. Aber weshalb ist denn das für Sie so wichtig, ob ich an Gott glaube? Wie liberal, wie aufgeklärt, wie verständnisvoll Sie sich vorkommen mit Ihrer Klugscheißerei. Aber begreifen tun Sie nichts. Ich bin Abraham. Wenn es mir nicht wichtig ist, wen denn dann? Ich glaube an Gott, ja. Ich höre seine Stimme, ja. Ich verkünde sein Wort, ja. Ich folge seinen Geboten, ja. Mag sein, ich bin verrückt, soll sein. Na und? Ich bin verrückt, ich bin verrückt, ich bin verrückt nach ihm, nach Gott, weil ich Abraham bin. Ich habe doch nur ein paar Fragen gestellt. Treiben Sie nicht Ihre Spiele mit uns. Ja, glauben Sie denn, für mich ist das ein Spiel? Es ist kein Spiel für Sie. Nicht wahr, Herr Doktor? Ich glaube, ich kann mir auch denken, wieso? Haben Sie etwa auch zwei Söhne von zwei verschiedenen Frauen? Lassen Sie das. Dachte ich es mir doch. Wurde eine der beiden Frauen von Ihnen im Stich gelassen, Herr Doktor? Ich weiß schon, um Sie geht es ja hier nicht. Lassen Sie das. Verzeihen Sie, wenn ich einfach frei herumfantasiere. Aber kann es sein, bloß ein Gedanke, dass Sie auch einen Sohn Ihrer Berufung opferten? Es ist das, Herr Doktor. Was wissen Sie denn schon? Wieso überhaupt wundert es Sie, wenn ich nicht sogleich überzeugt davon bin, Abraham, Sarah und Hagar, das biblische Urgestein, die Sagengestalten aus der Genesis, kämen auf eine T-Runde bei mir vorbei? Warum, frage ich, warum wäre es denn so schlimm für Sie, wenn ich nicht glaube, die Stimme, die Sie hören, sei jene Gottes? Woher nehmen Sie das Recht, von meiner Ehe, von meiner Liebe, von meinem Sohn zu beginnen? Was weiß denn so ein barfüßiger Schafhirte aus der Steinzeit überhaupt über meine Welt, über meine Erziehungsprobleme, über unsere pubertierenden Kinder, über unseren Geschlechterkampf? Weshalb sollte ich mich an die Regeln irgendeines fossilen Kameltreibers aus der Wüste halten? Aber bitte, bitte um mich geht es nicht. Das ist hier eine Therapiesitzung. Nicht ein Gottesdienst. Nicht ein Bekenntnisritual. Mit Gott können Sie so oft reden, wie Sie wollen. Mit mir müssen Sie eine Stunde ausmachen. Aber unsere Stunde ist jetzt vorbei. Abrahams Stunde. Hörspiel von Doron Rabinowitsch. Es sprachen Abraham, Michael Altmann, Sarah, Gudrun Ritter, Hagar, Bibiana Beglau, Therapeut Werner Wölbern. Besetzung Cordula Huth, Ton und Technik Ursula Potyra und Melanie Inden, Produktionsleitung Benjamin Christ und Christoph Müller. Musik Klaus Burger, Regie Götz Fritsch. Zwei Hinweise noch. Morgen in der Holde Kunst liest Burgschauspielerin Dörte Lüsewski Gedichte von Friederike Mayröcker. Und am Mittwoch beginnt mit Die Bagage eine autofiktionale Hörspieltrilogie auf Basis der gleichnamigen Romane von Monika Helfer. Das Hörspiel mit dem Titel Fati bringen wir am 26.12. und Löwenherz am 28. Dezember.